Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man in der Politik etwas gewinnen könnte, wenn man nichts einsetzt. Das ist genauso wie bei einer Lotterie, dass man nicht den Hauptgewinn ziehen kann, wenn man kein Los kauft. Irgendetwas muss man schon riskieren. Und das Risiko muss immer in irgendeinem Verhältnis zum Gewinn, wie der Gewinn in irgendeinem Verhältnis zum Risiko stehen muss. Man soll doch nicht glauben, dass eine Nation in einem Jahr ihr Volkstum um 10 Millionen Menschen vermehren kann, ohne dass sie dabei überhaupt etwas wagt. Man hat uns vielfach entgegengehalten, ihr Nationalsozialisten droht mit Krieg. Dadurch, dass wir mit Krieg gedroht haben, haben wir den Krieg vermieden. Denn dass das sudetendeutsche Problem im Laufe dieses Jahres gelöst werden musste, das stand nun fest. Dass es auf gütliche Weise nicht zu lösen war, wenn dahinter nicht eine Drohung der Macht stand, das war auch feststehend. Also blieb nichts anderes übrig, als die Macht anzusetzen, um eventuell auf friedliche Weise dieses Problem zur Lösung zu bringen. Das haben wir getan. Die Nation ist bereit gewesen, zur Befreiung von 3,5 Millionen Deutschen das Schwert zu ziehen. Und in der entscheidenden Stunde ist die Welt dann zurückgewichen.